Hallihallo, herzlich willkommen zum Uncast Nummer 59 und ja, turbulente Woche. Und deswegen wussten wir gar nicht, was wir alles an Themen reinnehmen sollten. Aber ich grüße mal schon den Mo. Hi, Mo. Hi, Rio. Du hast mir vorhin verraten, du hast Kopfschmerzen heute. Also, Leute, Egal. Ich gehe da durch, ich gehe da durch. Kein Thema, Wenn der gar kein Mo heute Thema. also nicht keine Kopfstände macht, ja, und so, dann liegt es möglicherweise daran, dass sein Schädel gerade versucht, an die Decke zu gehen. Okay. Kennt ihr alle noch Scanners? Scanners. Ja. Naja, okay, so schlimm also. Ah. Ja, also so schlimm wie Samsungs Woche, kann es eigentlich bei dir gar nicht sein. Ja. Oh, ja. Samsung hat's ganz schön erwischt, ganz schön reingebrezelt bekommen. Also Samsung ist weiter von dem Patentroll Apple unter Beschuss. Diesmal war es auch in der Niederlande. Eine Beschwerde erfolgreich bei irgendeinem Provinzkaff-Gericht da, ja. Und deswegen ja, kann Samsung jetzt nicht gerade Freudensprünge machen, könnte man meinen, aber ich sage es da gleich noch was dazu. In Deutschland hat jetzt das Gericht auch das Verkaufsverbot für das Galaxy Tab aufrechterhalten. Man glaubt es kaum, ja. Dem Schwachsinn wurde weiter Tribut gezollt und die Galaxy Tabs dürfen weiter nicht an die Händler ausgeliefert werden. Entsprechend darf wahrscheinlich, so wie es aussieht, Samsung auch das Tablet nicht auf der IFA zeigen. Aber naja, okay, ist nicht ganz so schlimm. Die haben schon wieder neue Geräte, die sie auf der IFA zeigen werden. Und unter anderem eben auch Samsungs komplett neue Produktlinie. Und das ist was Faszinierendes. Ich habe wirklich, also die haben ja schon groß was angekündigt mit so, dass was ganz, ganz Großes auf der IFA gezeigt werden wird. Ja. Was das ist, weiß man noch nicht genau. Was aber schon im Vorfeld jetzt von Samsung offiziell veröffentlicht wurde, ist eine schöne Grafik, die zeigt, und natürlich auch ein paar technische Daten von den Geräten, die zeigt, wie die Geräte jetzt aufgebaut sind. Zunächst mal ist da ein Entry-Level, ja, das sogenannte Y, also für Young. Ja. Da ist ebenfalls das neue Galaxy Y dabei und Y Pro. Das sind also so Einsteigergeräte mit 3 Zoll Display und Gingerbread drauf, 2-Megapixel-Kamera und Wi-Fi-N immerhin, 7,2 Megabits. HSDPA und eine 1200 mAh Batterie, also Akku und eine 832 MHz CPU. Das Pro hat fast die identischen Daten wie das Y, nur dass das Y Pro eben eine richtig schöne Tastatur dran hat, so wie bei den Blackberries, also so in dem Stil, die kann man nicht ausklappen oder sonst irgendwas, die ist fest dran, dafür hat das Display oben natürlich etwas schmäler aber eine schöne Tastatur, die man ganz gut benutzen kann. Also für Leute, die von BlackBerry kommen, werden sich das sofort heimisch fühlen. So ist auch das Samsung M Pro. Das ist genau das M. Und M ist die nächste Stufe auf dieser Produktlinie. Das nennt sich dann Magic. Und das ist das sogenannte Mid-Tier-Level. Ja? Das Ding kommt mit 2,66 Zoll Display, also 480 mal 320 Bildpunkte Auflösung. Ebenfalls Android 2.3 TFT Display und ist nur 9,97 mm dick. Ebenfalls Wow. 7,2 Mega ja, ebenfalls 7,2 Megabit HSDPA und kommt aber mit einer 1 GHz CPU. 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine VGA-Front-Facing-Kamera. Wi-Fi-N ebenfalls vorhanden, 1350 mAh Batterie. Und im Prinzip ist es also eine etwas stärkere Version des Y Pro. Die Tastatur ist identisch. Und ich kann mir also vorstellen, dass da wirklich Leute, die eben längere Texte mal tippen, aber kein großes Gerät mitnehmen wollen, da also doch durchaus was dran finden können. Der Formfaktor, also so vom Formfaktor her gefällt mir es eigentlich, so eine Tastatur unten dran, die fest ist, ja. Nur die Displays sind mir halt leider zu klein, viel zu klein. Ja. Wenn die Displays größer wären, dann müsste natürlich auch das ganze Teil größer sein. Da hätte man so einen Totschläger. Naja. Anders da ist wiederum das Samsung W und diese Produktreihe, das ist wieder das High Tier und W steht dafür Wonder. Und da ist also keine Tastatur dran, sondern es ist ein normales Touchscreen-Handy, 3,7 Zoll Display, 8x480 Bildpunkte Auflösung, TFT-LCD-Display. Ebenfalls Gingerbread drauf, 1,4 GHz CPU, allerdings Single Core, 14,4 Megabit Sekunde HSDPA, 5 Megapixel Kamera, Wi-Fi N und 1500 mAh Akku. Und das ist also schon ein stärkeres Gerät ohne Tastatur. Und ja, können wir mal schauen, wenn es ein guter Preis hat, dann dürfte es doch sehr interessant sein. Und dann kommt die Premium-Reihe und zwar nennt sich die R und das R steht da für Royal. Da möchte ich noch was dazu sagen. Ja. Also vor nicht allzu langer Zeit ging ja rum, das Samsung R ist in Planung Ja. und es wäre eine Billigvariante von Samsung S. Und wenn man sich aber die Produktpalette jetzt hier anguckt, ne, dann ist es, weiß Gott, keine Billigvariante. Nee. Es ist eine leicht abgespeckte Version Genau, also zum das S. kann man so nicht sagen, weil jetzt hat Samsung da auch Klarheit geschaffen. Also Billigversion kann man da nicht sagen. Es ist halt nicht ganz so, aber da komme ich gleich nochmal dazu, wie eben die letzte Stufe von diesem von dieser Produktreihe. Also Samsung R hat ein 4,2 Zoll Display, 8x480 Pixel, Super LCD Display mit Gingerbread, 1 GHz Dual Core CPU. Und jetzt kommt das Interessante. Ich hoffe, dass die Daten stimmen. Also das hört sich sehr, sehr interessant an. HSDPA mit bis zu 21 Megabit Sekunde. Damit wäre das schnellste HSDPA-Handy auf dem Markt. 5 Megapixel Kamera, Dual Flash LED, Wi-Fi N und ja, es hört sich an wie ein Galaxy S2, eine Sparversion davon. Allerdings es ist eben eine eigene Produktreihe und mit 1 GHz Dual-Core CPU, das hört sich auch schon sehr, sehr gut an. So, und jetzt kommt das Interessante. Das größte Gerät, beziehungsweise die Premium-Reihe, ist eben das sogenannte, und da stimmt das jetzt nicht mehr überein, das nennt sich dann S, dieser Level. Und das ist die Flaggschiff-Reihe davon. Da wären also die absolut besten Geräte von Samsung in diese Sparte reingesteckt. So, und jetzt bleibt abzuwarten, was kommt da jetzt rein? Klar, das Samsung Galaxy S2 gehört auf jeden Fall zu dieser Reihe. Nur, es wird erwartet, dass eben auf der IFA ein Gerät gezeigt wird, das wahrscheinlich in diese Reihe reinschlägt. Vermutlich, ja, entweder sowas wie das S3, ja, von dem man ja munkelt, dass es unter Umständen auch dem Nexus Prime entsprechen könnte. Oder eben, dass die sagen, okay, wir präsentieren das Nexus Prime schon auf der IFA, allerdings natürlich noch nicht in der fertigen Version, Ja und gut, machen aber das dann unser wird es Flaggschiff. bestimmt nicht unter Samsung S laufen. Nein, Ich denke, dass es abgesplittet ist von einem normalen Portfolio. ja, also ich denke auch, dass es, nee, das werden die nicht im Portfolio haben, weil das Nexus Prime ist ja ein Google-Telefon. Und das hat ja Samsung nicht im Sortiment, genau wie jetzt das Nexus S ja auch nicht im Sortiment haben offiziell, sondern das Nexus S ist ja ein Google-Telefon sozusagen, wird also von Samsung zwar vertrieben, aber nicht offiziell beworben. Die Samsung-Version vom Nexus S ist ja das Galaxy S. Und jetzt ist halt eben die Frage, wird das Nexus Prime das Galaxy S2 sein oder wird es ein neues Galaxy S sein? Also ich sagte dazu jetzt einfach mal Galaxy S3, ja, dass da gezeigt wird, müsste eigentlich sein, wenn die Gerüchte stimmen, was die Daten anbetrifft von dem Nexus Prime. Weil ansonsten wäre das einfach nur ein Samsung S2. Also was auf jeden Fall klar ist für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, dass es auf jeden Fall Samsung ist. Das hat man mitgekriegt aufgrund von der Wi-Fi-Zertifizierung. Darüber ist klar geworden, dass Nexus Prime macht Samsung. Ja, ehrlich gesagt, so ein bisschen schade finde ich es ja. Ja, es hätte vielleicht mal ein anderer die Chance kriegen sollen, da mal was zu machen und in diesem großen Nexus, ja, Also das ne Gezeige auch mal ein bisschen mitzumachen Genau. und jetzt auch jemand anders gewünscht Also hätte. das Nexus One war ja ein HTC, das Nexus S ist ein Samsung gewesen und jetzt wird wohl das Nexus S Prime ebenfalls ein Samsung. Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt wieder ein HTC dran gewesen wäre. Ja. Oder vielleicht irgendein anderer Hersteller, also Gut. grundsätzlich. LG, ja, könnte man auch nehmen. Ja, klar. Das nächste Nexus wird wahrscheinlich dann eh von Motorola kommen. Weiß. Und dann werden sich alle Hersteller total aufregen dann, ja. Das ist das, Ja, was ich abwarten. letztens schon gesagt habe. Ich würde sagen, abwarten, dass jetzt da ist, sowas rauszuspekulieren, das ist noch extremst gewagt. Ja, aber dafür, das ist mein Metier, ja. Ich spekuliere daraus, klar. Aber wenn Ja, ich vielleicht nicht. kommt ja Google dann mit einer komplett eigenen Reihe, mit einer kompletten Nexus-Reihe, wo im Hintergrund Motorola draufsteht. Aber auch Ja. das wäre absolute Spekulation. Nee, das glaube ich auch nicht. Das wäre das Ende von Android für den normalen Handymarkt. Weil dann würden nämlich alle namhaften Hersteller abspringen davon, die lassen sich ja nicht verkohlen. Ja. Gut. Also, das ist so viel zu der Samsung-Reihe. Also, man sieht Samsung, eigentlich war jetzt ein anderes Thema dran, aber ich mache jetzt gerade mal bei Samsung weiter. Man sieht also, Samsung kümmert sich nur bedingt um diese Sache von diesen Patent-Trollen, ja? Weil die haben nämlich Wichtigeres zu tun, nämlich neue, gute Produkte auf den Markt bringen, etwas, was die Konkurrenz offenbar nicht zustande bringt und deswegen mit Gerichtsverhandlungen durchschlagen muss. Mit diesen Geräten zeigt Samsung ganz klar, wo hier die Richtung hingeht. Damit haben sie für jeden Geldbeutel und auch für jede Anforderung ein Gerät. Das ist schon ganz, ganz gut. Aber Samsung macht da jetzt nicht Halt bei den Geräten, bei der Hardware, sondern jetzt ist im Vorfeld von der IFA auch eben angekündigt worden, dass Samsung einen neuen Chat-Dienst einrichtet. Das Ding soll ganz, ganz groß werden und soll eine Konkurrenz sein zu dem BlackBerry-Messaging-System. Und nennt sich Chat-On. Chat-On übrigens mit dem Klammeraffen als A geschrieben. Ja. So Spielerei wieder da. Soll in 62 Sprachen in über 120 Ländern starten. Und soll auf allen namhaften Plattformen starten. Das heißt nicht nur Android, sondern es wird auch auf iOS, auf dem Desktop und so weiter verfügbar sein. Und damit, das wäre natürlich eine ganz, ganz schöne Sache, wenn die jetzt gleich so richtig groß da starten würden, weil das ist ganz, ganz wichtig für einen Chat-Dienst. Es ist übrigens kein herkömmlicher Chat-Dienst jetzt wie man das zum Beispiel mit sagen kann, weil GTalk ist ja reiner Chat eigentlich. Hier, das ist schon mehr, geht schon mehr Richtung SMS-Ersatz plus Chat plus Multimedia-Funktion. Da kann man nämlich auch zum Beispiel animierte Bilder schicken. Ja? Und damit meine ich keine animierten GIFs, sondern man kann zum Beispiel ein Bild arrangieren und so wie man das arrangiert, so wird das auch vor den Augen des Betrachters oder des Empfängers auch wieder arrangiert neu. Und also im Prinzip animierte Nachrichten. Das ist alles sehr, sehr schön, alles sehr, sehr gut. Bleibt dann abzuwarten, ob sich der Chatdienst dann auf dem breiten Markt durchsetzt. Ich hoffe ja, und ich hoffe, dass es halt auch Schnittstellen gibt, um das Ganze zu erleichtern am Anfang. Das heißt, Schnittstellen zu verschiedenen anderen Chatdiensten. Ich will mit dem Teil auf jeden Fall auch Google Talk User erreichen können und umgekehrt. Ja, dass auch Google Talk User mich quasi ohne, dass sie die Chat-on-Software oder Chat-on-Seite benutzen, über zum Beispiel G-Talk dann erreichen können. Und daran wird natürlich jetzt alles hängen. Was hat da Samsung vorzuweisen? Weil Alternativen gibt es genug. WhatsApp beispielsweise, KakaoTalk, das sind alles Dienste, die so vermutlich in die gleiche Nische reinschlagen. Das heißt SMS-Ersatz, aber mit mehr Möglichkeiten, gleicher Komfort, ohne denn das Problem zu haben mit dem Chat an sich. Das heißt, Einzige, was man da machen soll oder machen muss, App installieren, ja, fertig. Alles andere muss automatisch klappen. Da müssen die Kontakte drin sein, da muss das Programm richtig automatisch gucken. Ja, der und der Kontakt hat auch dieses Programm. So ist es zum Beispiel bei WhatsApp. Ja, wenn ich WhatsApp installiere, guckt der durch die anhand der Telefonnummern meine Kontaktliste durch, weil das geht über eine reale Telefonnummer. Und jeder, der dann WhatsApp installiert hat, erscheint bei mir in der Liste und ich kann sofort anfangen, den Nachrichten zu schreiben. Ja, und der sieht auch sofort, ich habe jetzt WhatsApp installiert und kann mir Nachrichten schreiben. So muss es sein. Alles andere ist zu kompliziert für 0815 Benutzer und dann wird es jetzt auch nicht durchsetzen. Ich bin aufgeregt. Ich möchte, dass Chat-On sich durchsetzt. Ja, sofern eben die Möglichkeit gibt, dass da auch noch die Chat-User für die fortgeschrittenen Nutzer auch zu erreichen. Also, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich habe jetzt in der Zeit, wo du gesprochen hast, mir auch mal hier stumm das Video mal angeschaut. Letztendlich ist es doch wieder ein Messenger, ein neuer Messenger unter vielen. Nee. Mit dem einen oder anderen Gimmick vielleicht, aber nichts, was mich jetzt von Socken haut. Nee, kein Messenger. Bitte? Ist kein Messenger, in dem Sinne. Also man weiß ja noch nicht genau, wie das funktioniert. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es sowas ist wie eben dieses WhatsApp, weil da ist genau nämlich die Abfolge anders da. Ja? Messenger hat den Schwerpunkt auf Chat. Und dann kommt eben sowas zustande, wie wir vor der Sendung haben wir kurz drüber gesprochen, ja? Dass eben sowas zustande kommt wie, ich bin online, jetzt schreibt jemand mir eine Chatnachricht, ich kriege die aus irgendwelchen Gründen nicht zugestellt, dann ist die weg. Ja. Das hier, das geht anders. Das geht über einen Relay-Server, ja, und das funktioniert eher wie eine SMS. Ja, diese Nachricht wird behandelt wie eine SMS oder eine E-Mail. Ja. Man kann auch direkt chatten, ja, weil es schneller geht. Man kann sogar Chat-Konferenzen machen, wo es dann wirklich direkt geht. Ja. Aber wichtig ist, dass eben so dieser Dienst eben auch als SMS-Ersatz fungieren kann. Das heißt, ich schreibe eine Nachricht. Und der andere kriegt die Nachricht zugestellt, wenn er das Gerät einschaltet. Ja, so ist es. Und das ist eben zum Beispiel bei G-Talk ja nicht der Fall. Und deswegen gibt es da offenbar auch Probleme. Ich habe in letzter Zeit oft Probleme, dass G-Talk-Nachrichten mich nicht erreichen. Offenbar, wenn ich gerade einen Netzwechsel habe zwischen Wi-Fi und 3G. Und dass ich auch Nachrichten, die ich schreibe, manchmal erst viel, viel später bei jemand ankommen. Ja, weil es eben keine Rückantwort gibt. Sowas wie ein Protokoll, wo es sagt, der Empfänger hat die Nachricht jetzt empfangen, ja, und bestätigt mir das und mein Gerät wird diese Nachricht dann als versendet angezeigt. Bei den Chatdiensten ist es ja so, du haust die Nachricht raus, ja, dann hast du die verschickt. Was mit der passiert, das weiß dann kein Server mehr. Naja, gut, ganz so. Ich meine, soweit ich weiß, passiert G-Talk auf Jabber. Ja. Und Jabber arbeitet schon mit einem Server zwischendrin, der nach gewissen Regeln auch weiterleitet. Oder nach gewissen Regeln, sage ich mal, die Message auftreffen lässt. Ich denke, das sind einfach Fehleinstellungen von Google oder irgendwelche Sparmaßnahmen. Oder ich weiß es nicht. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich einen ganz normalen Jabber-Client verwende, ich meine jetzt nicht G-Talk, wenn ich einen ganz normalen Jabber-Client verwende und einen Jabber-Server und jemand ist nicht online, dann kann ich die Nachricht trotzdem schicken. Ja, allerdings... Bei Google geht es nicht, dann sagt er gleich Mail. Genau. Das ist also... Ist es irgendwie entweder ein abgespecktes Jabber, aber offiziell ist es ein Jabber-Client. Also, ja, es kommt ja auf die Server an, die dazwischen hängen. Ja. Wenn der Server eben offline Nachrichten nicht weiterleitet oder nicht speichert, dann sind die weg. Und das ist ein Riesenproblem bei G-Talk. Hier dieses Chat-On, so wie das Video, übrigens, Video ist verlinkt, wie das aussieht, ist das eben sowohl ein Chatprogramm, bei dem man auch sogar einen Gruppenchat machen kann, als auch eben ein SMS-Ersatz. Ja, und gerade der SMS-Ersatz ist, finde ich, das Wichtigste. Jetzt bleibt eben dann, das werden wir bei der IFA dann feststellen, weil das wird riesengroß von Samsung auf der IFA präsentiert werden. Also das wird das Ding bei Samsung sein. Ja. Jetzt wird sich dann zeigen, inwiefern sich da die Kontakte, wie die gefunden werden. Ich hoffe, dass es über die Telefonnummer geht, so wie es eben auch bei WhatsApp oder bei KakaoTalk ist. Weil das ist das einzig Vernünftige, wie man, sag ich mal, normale Handybenutzer dazu bekommen kann, ja, so einen Chatdienst oder so einen Messaging-Dienst zu nutzen. Ja. Ich habe das schon so oft probiert. Viele Leute, die sogar, viele meiner Bekannten, die haben sogar ein Android-Handy, die benutzen GTalk einfach nicht. Ja. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Allerdings, es ist halt dann besonders ärgerlich, wenn ich jemand dann nach langer Überredungskunst, ja, dazu bringe, mir die Nachrichten per GTalk zu schreiben, weil ich damit immer erreichbar bin. Ja, dann macht er das und ständig werden mir Nachrichten dann nicht zugestellt. Letztens hat mir klipp und klar einer gesagt, sorry jetzt für den Kraftausdruck, ja, aber ich möchte den jetzt zitieren, scheiß G-Talk, weil er mir schon zweimal eine Nachricht geschrieben hat und die ist bei mir nicht angekommen, weder als Mail noch als Nachricht, obwohl ich online angezeigt wurde. Ja. Und ja, was soll ich dann noch sagen? Was soll ich dann noch sagen? Der ist Und übrigens. er benutzt WhatsApp Messenger, oder was benutzt er Er jetzt? benutzt WhatsApp Messenger, ja, will mich wiederum dazu bringen, dass ich WhatsApp benutze, ja. Und das Einzige, warum ich mir WhatsApp noch nicht installiert habe, ist, weil es 4 Megabyte groß ist, wieder im Hintergrund läuft, was wieder Batterie saugt. Und dazu noch ein zweifelhafter Text damit drin ist, dass die App kostenlos ist, ja. Aber wohl irgendwie ab nächstes Jahr dann eine Gebühr kosten wird, ja, zum Benutzen. Ob das jemals passieren wird, das möchte ich noch dahingestellt sein, weil mittlerweile gibt es mehrere Alternativen, wie eben zum Beispiel dieses KakaoTalk. Mir fällt der Name von der anderen nicht ein, die soll noch besser sein als WhatsApp und KakaoTalk, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Furchtbar. Du meinst aber nicht den E-Messenger, oder wie der heißt. Nee, das ist ja ein normaler Chat, Der war nicht Multi-Chat-Client. so toll eben. Nee, das ist ein normaler Multi-Chat-Client. So. Da habe ich IM Plus jetzt drauf. Das ist der einzige, der momentan mit dem Facebook-Chat noch funktioniert. Richtig, verlässlich. Okay. Ja. Das alte Programm, das Go-Chat, was auch mal App der Woche war, das funktioniert nicht mehr. Das Och funktioniert nicht mehr nee. verlässlich, ja. Das ist ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich. Es ist auch sowas, Verlässlichkeit. Ich hoffe, dass hier Samsung mit dem Chat-on-Dienst hier etwas garantieren muss. Hundertprozentige Verlässlichkeit der Nachricht. Das muss gewährleistet sein. Weil das ist das größte Problem momentan bei allen Chat-Diensten, ja, dass eben hier eine ganz große Diskrepanz ist. Gut, selbst SMS ist nicht 100%, aber sagen wir mal 99% sicher. Ja. Was hast du drauf? IM Pro hast du gesagt, ne? IM Pro, ja. IM Plus, IM Plus. IM Plus gibt es einmal so als Werbeversion und IM Plus Pro ist ohne Werbung. Kostet Aber aber was. ansonsten identisch, ne? Genau. Ja, also das ist Weil so ein das habe ich, Riesenthema. glaube ich, vor ganz am Anfang, als wir die ganzen Chatprogramme getestet haben, da hatte ich das mal drauf und war nicht zufrieden. Aber das ist schon sehr, sehr lange her, muss Ja. ich sagen. Ja, Da also. hat man das Problem, dass die im Hintergrund einfach nicht funktioniert hatten. Also wenn du Ja, angechattet ja. wurdest von irgendeinem Dienst, ist einfach nichts passiert. Das funktioniert jetzt gut, ja. Das funktioniert jetzt gut. Es gibt sogar mehrere Sachen, was man einstellen kann. Man kann sogar dieses Google Push Talk benutzen. Das heißt, dass selbst wenn die App komplett weg ist, dass für ein paar Stunden immer noch Nachrichten eingehen können. Allerdings habe ich damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die wiederum funktioniert nicht so gut, diese Push-Funktion. Okay. Also solange die App aber auf ist, funktioniert das mit dem IM Plus ganz gut. Kann nichts sagen. Also auch bei diesen Diensten wie ICQ und so weiter oder MSN oder wie sie alle heißen, Gut. hast du, sag ich mal, gute Erfahrungen gemacht, Gut, ja? Benutzt MS, es nicht na, wahrscheinlich. MSM und ICQ habe ich nicht, ne? Aber ich habe es eben probiert mit GTalk und mit Facebook, vor allem mit Facebook, weil das eben das einzigste Programm ist, das ich noch gefunden habe, wo einigermaßen Funktionen bietet und noch mit Facebook-Chat funktioniert. Nun gut, also Chat on von Samsung soll ein Riesenteil werden, ein Riesending werden. Ich hoffe, dass sie es durchkriegen und dass sie sich da was dabei gedacht haben und nicht nur einfach ein neuer Chat-Client daraus machen, weil das wäre natürlich dann zum Scheitern verurteilt, ganz klar. Die Welt braucht kein weiterer Chat-Client, ja. Und auch kein neuer 0815-Chat-Dienst, braucht man auch nicht. Ja, man müsste höchstens mal die bestehenden Strukturen wie eben Jabber, wie du schon gesagt hast, also das, was Gtalk benutzt, vielleicht mal richtig ausnutzen, denn Jabber kann sogar Bild und Ton übertragen, ja, richtig schön und richtig gut. Und mit Bild meine ich also Bilder, ja, und auch andere Sachen, aber es gibt keinen vernünftigen Client, der das alles eben ausnutzt, was Jabber eigentlich kann. Vor allen Dingen, was bei Java hochinteressant ist, ist, dass es Gateways gibt zu anderen Netzen. Und zwar, also man, sag ich mal, meldet sich dann nicht mit Yahoo oder so an, sondern man sendet über Java an Yahoo. Und. Genau. Da gibt es richtige Schnittstellen. Und leider, ja, da das halt ein offenes System ist und es halt sehr, sehr viel unterschiedliche Java-Server gibt, die übrigens auch untereinander zum größten Teil vernetzt sind, ist es manchen Leuten einfach zu unübersichtlich geworden. Das ist der einzigste Nachteil. Genau. Weil, ich meine, es gibt keine Ahnung, möchte jetzt nicht übertreiben, aber weltweit gibt es bestimmt 10.000 Java-Server. Ja. Und von denen ist dann so ein Dreiviertel miteinander vernetzt. Ja, genau. Und das macht es sehr, sehr Ja. unübersichtlich. Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ob die Technologie heute noch aktuell ist. Ich denke mal, die entwickelt sich ja auch weiter. Ich habe es nicht wirklich verfolgt. Wenn die auf dem Stand sind von vor ein paar Jahren, dann klar, dann wird es sicherlich was Besseres geben. Aber ansonsten ist es durchaus ein Punkt, wo ich jetzt mir jetzt gerade auch überlege, mir das vielleicht nochmal anzugucken. Ja. Vielleicht wieder einen eigenen Java-Server fahren. Nee, Quatsch, das mache ich nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Naja, okay. Aber du hast auch zu Samsung noch mehr, habe ich gesehen. Du hast hier auch noch mal unser Lieblingsthema. Patente. Ja, ne, das hatte ich ja eben schon Also. angesprochen gehabt, dass also ganz am Anfang, dass eben Samsung da eben mit dem Gerichtsbeschluss in Deutschland jetzt auch bis zum 9. September übrigens keine Galaxy Tabs 10.1 an die Händler ausliefern darf, dann steht da eine neue Entscheidung an. Ich glaube nicht, wer hat das verbrochen? Ich glaube Düsseldorf. Das irgendein Gericht in Düsseldorf hat das verbrochen. Ist ja bekannt dafür, dass dort solche irrwitzigen Anträge eingereicht werden können und dann auch durchgepaukt werden können. Irgendwie ist das sowas wie Hamburg mit Copyright und so, ja. Also wenn irgendeine Firma irgendwie eine Copyright oder meint, sie hätte von irgendwas ein Copyright, dann müssen sie nur nach Hamburg gehen und dann kriegen die auf jeden Fall erstmal Recht. Ja, so lange, bis dann die nächste Instanz geht. Dann wird alles normalerweise wird alles dann wieder aufgehoben. Und so ist es wohl auch in Düsseldorf mit Patenten. Also alles in Patent, wenn irgendein Patenttroll kommt, na, geht nach Düsseldorf und sagt, hier, ne, ich habe Patente, jetzt stoppt man das andere Produkt, ja, dann wird es auch gemacht. Und wenn es dann in die nächste Instanz geht, dann wird es wieder rückgängig gemacht, weil die dann sagen, ja, Düsseldorf hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, so. Ja, also, ja, Okay. die wunderbare Welt der Gerichte, ja, jede nächste Instanz kann der Instanz unten drunter den Stinkefinger zeigen, ja. Und dann kann die Instanz unten drunter dann erst recht so sagen, was, das wollen wir sehen, beim nächsten Antrag machen wir das erst recht, ja. Weißt du, an was mich diese ganzen Patent-Podcasts da erinnern? An den Kalten Krieg. Jeder rüstet weiter auf, oder? Ne, der eine hat jetzt ein Patent und hat irgendeinen wieder gekauft mit was weiß ich, wie vielen Patenten. Dann geht auf der anderen Seite, werden dann auch wieder welche gekauft. Der wird richtig wettgerüstet. Ne? Bin mal gespannt, wann die Atomraketen kommen. Patterns of Mass Destruction. Genau. Ne, dass dann irgendwie solche Superpatente gekauft werden oder so. So was weiß ich, das überhaupt das Recht, Mobilfunk nutzen zu dürfen oder irgend sowas. Ja, da, also ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass man für ein normales 3G-Telefon im Moment über 1000 Patente lizenzieren muss, dass man das verkaufen darf. Heftig, ne? Ja. Deswegen machen zum Beispiel so Firmen wie Arcos in ihre Geräte auch keinen 3G-Empfang rein, sondern nur Wi-Fi. Weil da müssen sie nicht ganz so viel Patente abdrücken. Schon heftig, schon Ja, heftig, schon traurig heftig. ist das, traurig. Aber es gibt ja eine Lösung für die, die halt eben kein 3G können. Sehe ich hier in deiner Liste. Du hast hier das Thema Android Tethering drin. Ach so, ja gut, nicht ganz so, ja nicht ganz so. Man braucht ja natürlich dann ein Device, wo das dann wiederum machen kann. Ja, also das Android Tethering ist so eine Sache. Das soll ab 2.2 geht es, glaube ich schon. Genau, ab Ja. 2.2 geht ja Android das sogenannte Tethering und das bedeutet, dass man mit zum Beispiel mit seinem Handy oder mit seinem Tablet andere Geräte mit einem Netzzugang versorgen kann. Das bedeutet zum Beispiel, also ein Beispiel davon ist, man hat einen 3G-Zugang und das Gerät nimmt quasi dann den Datenzugang vom 3G und bietet es als Wi-Fi dann an und fungiert dann wie so ein kleiner Router, ja, oder eben so ein WLAN-Hotspot. Und andere Geräte können sich dann über das Tablet mit dem 3G-Netzwerk verbinden, auch wenn die zum Beispiel keinen 3G-Zugang haben. Das ist natürlich bei den meisten Anbietern nicht gerne gesehen. Ich glaube, nur O2 lässt es so einfach zu, wenn ich das richtig weiß. Seitdem hat sich da was geändert in den letzten Ja, Monaten. gut, ich meine, die können ja nichts dran ändern. Also wenn das Doch. Gerät dieses Doch. unterstützt, haben die da eigentlich wenig Doch. Chancen. Die können leider daran ändern. Das wird leider auch häufig gemacht. Deswegen ist zum Beispiel auch mein Galaxy Tab. Das Galaxy Tab 7 nicht dazu in der Lage, das zu tun, weil eben der Netzbetreiber bzw. der Vertriebspartner, in dem Fall war das Mobilcom Debitel, das nicht möchte, dass in seinen Netzen dieses Tethering gemacht wird. Und deswegen ist diese Funktion bei mir gar nicht vorhanden. Ach so, du meinst, es ist softwaremäßig nicht vorhanden. Genau, Also, es ist okay. einfach gesperrt, es wird nicht Ja. aktiviert, man kann es dann, zieht auch keine Option. Also für alle, die. Also technisch können sie es, wenn ich jetzt ein Gerät habe, welches diese Funktion hat, ist Ja. es technisch nicht zu unterbinden, weil es eine Netzwerkgrundfunktionalität ist und das Ganze mit dem sogenannten NAT funktioniert, dem Network Address Ja. Translation. Und das ist nicht nachvollziehbar von der anderen Seite, ob Genau. das jetzt von einem Zweitgerät oder vom Originalgerät kommt über NAT. Richtig. Also wenn es funktioniert, kann man es technisch machen. Ob man es darf, das erfährt man dann bei seinem Netzbetreiber. Wie hoch natürlich da die Chance ist, dann erwischt zu werden, das ist eine andere Sache, weil wie du schon richtig gesagt hast, nachzuvollziehen ist es nicht. Ja, das heißt, wenn man das macht, kann das der Netzbetreiber nicht sehen. Der kann höchstens sehen, dass hohe Datenmengen durchrauschen und kann dann so pro forma so ein Drohschreiben mal rausschicken, dass man ja kein Tethering machen soll oder so. Ja. Und ich denke mal, im Streitfall hätte da wahrscheinlich der Anbieter auch ziemlich schlechte Karten, weil da die ja ohnehin limitierte Flatrates anbieten, weiß ich nicht, ob das rechtlich wirklich okay ist, solche Funktionen ja vertraglich zu unterbinden. Ja, Weil letztendlich kriege ich ein Kontingent und wie ich das nutze, ist eigentlich meine Sache. klar, kommt wahrscheinlich wieder darauf an, bei welchem Gericht man das einreicht. In Hamburg wird wahrscheinlich dann der Netzanbieter gleich recht bekommen. Weil letztendlich sind wir mal ehrlich, was für der einzigste Zweck, dass das haben könnte, ist, dass sie darauf spekulieren, dass die Leute ihre Kontingenten einfach nicht ausnutzen. Ja, so, das machen die natürlich auch, klar, logisch. Weil Darum geht's ja. Es geht nicht darum, irgendwas, was man vielleicht zu viel sich holen würde, ja. zu unterbinden. Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, dass sie dafür sorgen wollen, dass man sich nicht das holt, was einem sowieso zusteht. Ja. Ja, Und das ist klar. meines Erachtens illegal. Ja, aber ja klar, das wäre halt illegal, sowas zu bewerben, aber sind wir mal ehrlich, wenn das alle Leute ihr Kontingent voll ausschöpfen würden, dann wäre es vorbei mit schönem 3G-Internetzugang, weil dann nämlich die Netze komplett zusammenbrechen würden. Dann müssen die halt irgendwas tun. Ich meine, ich Also kann nicht wir 5 leben. Gigabyte Traffic Ja. verkaufen, ja, wenn die Leute mit 1000 surfen und dann von vornherein schon erwarten, dass die 4 nicht nutzen. Das ist Ja gut, meines so wird's Erachtens halt eine gemacht. Riesenschweinerei. So wird's halt gemacht. So funktioniert das Geschäft im 3G, weil wenn Das alle macht ihr aber nicht Geräte voll, besser. ne, wenn alle ihr Geräte voll ausnutzen würden, dann würde alles zusammenbrechen. Dann bräuchten wir wahrscheinlich die zehnfache Menge an Basisstationen. Und das Geheule kannst du dir ja vorstellen in Deutschland. Ja, aber das wäre kein Thema. Die verdienen sich ja ihren Arsch dumm und dämlich. Ne? Schon wieder ein Kraftausdruck, heute schon der zweite in der Sendung. Jetzt hatte Mo auch einer losgelassen. Gut, wir machen vielleicht mal so Sammelsurium. Alle Kraftausdrücke von Uncasts zusammengeschnitten, hintereinander. Ich möchte übrigens noch mal kurz, wenn du das Thema hast, Tethering, ja, ja, drüber berichten. Ich hab's getestet mit dem Sensation. Ja. Und es hat einwandfrei funktioniert. Okay. Ich hab's auch getestet mit dem Motorola. Und es hat er auch einwandfrei funktioniert. Okay, dann will ich jetzt auch mal dazu kommen, weil wir haben jetzt wieder drum herum geredet ohne Ende, weil immer wieder Zwischenfragen kamen. Also es ist so, ihr könnt in die Einstellungen gehen, und zwar bei den Netzwerkeinstellungen, Wireless und Networks heißt es auf Englisch, und dort findet ihr einen entweder einen speziellen Menüpunkt Tethering, ja, oder auch Portable Wi-Fi Hotspot. Dort ist dann tatsächlich darunter verborgen einmal USB Tethering und Portable Wi-Fi Hotspot. USB Tethering kann ich gleich abhaken. Das ist, da könnt ihr praktisch das Gerät über USB anschließen und es quasi als Modem benutzen, zum Beispiel an euren Laptop. Also wer keine Lust hat, einen UMTS-Stick zu kaufen, der könnte zum Beispiel auch sein Phone oder Tablet benutzen, das über USB anschließen, und es geht eigentlich ziemlich schmerzfrei. Normalerweise muss man das Teil nur anschließen und in die Netzwerkeinstellungen gehen, das Device auswählen, und dann geht es eigentlich auch schon rund. Beim Portable Wi-Fi Hotspot, dann muss man ein paar Einstellungen natürlich machen, beispielsweise Netzsicherheit auswählen, also unbedingt WPA, WPA2 wählen, entsprechend sicheres Passwort vergeben, und das muss man dann natürlich auch eintragen in die Geräte, die sich dann damit verbinden. Das funktioniert sehr, sehr gut, wie der Mo eben schon gesagt hat. Also ich halte es mal in die Kamera. Moment, ich mache das mal groß, kann. Augenblick. So, ja. Mhm. Und zwar im, ich muss mal, glaube ich, selbst machen. Also da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt ein HTC, und da wollte ich auch noch dazu was sagen. Je nachdem, was ihr für ein Gerät habt, heißen die Netzwerkanstellungen leider bei euch anders. Ich gehe jetzt hier, was ich jetzt gesagt habe, war das normale Vanilla Android. Und hier beim Mo ist es jetzt ein HTC. Da ist unglaublich mobiles Netzwerk, war da gestanden. Und ein also separaten Menüpunkt. In der Mitte gibt es einen Punkt mobiler WLAN-Hotspot, den kann man mit dem Haken anhaken. Mhm. Noch ein anderer Weg beim HTC Sensation ist über das Pull-Down-Menü. In den Kurzeinstellungen kann man das direkt einstellen. Und ja, zwar der zweite Punkt von oben. WLAN Hotspot, genau. Aha, okay. Alles klar. Also das ist natürlich, da müsst ihr halt suchen, ja. Und wenn ihr partout nichts findet, dann kann das halt eben daran liegen, dass euer Anbieter diese Funktion in dem Gerät gesperrt hat, beziehungsweise ausradiert hat, damit ihr das eben nicht tun könnt. Davon sind wir vor allem gebrandete Geräte natürlich betroffen, weil es da eben vom Netzwerk aus abhängt. Wie gesagt, normalerweise, es war mir nicht klar, die Version von meinem Galaxy Tab ist eigentlich eine freie Version. Von Mobilcom Debitel habe ich das ja gekauft, aber das funktioniert ja für alle Netze. Also ist es nicht an den Netzbetreiber gebunden, aber offenbar hat eben der Provider Mobilcom Debitel hier Änderungen daran gemacht, so dass ich eben das Ganze maximal mit einem USB-Tethering benutzen kann, aber kein Wi-Fi-Hotspot-Tethering damit betreiben kann. Also ich gehe davon aus, dass eben hier der Betreiber bzw. der Provider rumgepfuscht hat in der Software. Ja, wer das besser weiß, kann ja vielleicht das uns mal verklickern. Mir ist jedenfalls nicht gelungen. Hier auf meinem Nexus S übrigens, das kann ich auch mal zeigen. Da habe ich es übrigens drin. Moment, ich gehe mal auch hier in die Einstellungen, dann halte ich es auch mal in die Kamera. Mache mich selbst mal groß. Juhu. ich habe es, wie gesagt, hier auf Englisch stehen. Jetzt muss ich selbst mal schauen. Ja, und da unten. So. Also hier. Beim Nexus S ist es hier ganz oben der Menüpunkt, ja, Wireless and Networks. Und dann ist hier in der Mitte ungefähr, also hier zu sehen, Wireless Hotspot and Tethering. Ja. Oder Tethering and Portable Hotspots, so. Und wenn ich da dann drauf gehe, dann kriege ich ebenfalls die Optionen angeboten, USB-Tethering und Portable Wi-Fi Hotspot. Übrigens auch nochmal interessant, das sollte man vielleicht auch mal machen, wenn ihr da noch mehr Informationen haben wollt, gibt es auch Menüpunkt Help und da wird es wirklich gezeigt nochmal, wie ihr das richtig einrichten könnt. Wenn ihr stattdessen des Englischen mächtig seid und das nochmal ganz ausführlich nachlesen wollt, Android Central hat einen schönen Beitrag hier gemacht, genau ein How-to, wie man eben bei Android dieses Tethering dann explizit im Einzelnen anschalten kann. Es ist nicht wirklich schwer, das zu tun. Also ihr könnt euch durchaus so die Anschaffung von so einem UMTS-Stick sparen, wenn ihr eben einen Android-Gerät hat, das eben dazu fähig ist und nicht gesperrt wurde. Dann könnt ihr das machen. Ist schön und auch relativ schnell. Ja, also da kriegt man schon die Werte heraus, die man von einem Wi-Fi-Netzwerk gewohnt ist. Natürlich bis zu der Grenze, die eben das 3G bietet. Also wenn ihr einen schlechten 3G-Empfang habt, dann kriegt ihr natürlich auch schlechte Verbindungswerte, ist ganz klar. Was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss und nicht vergessen darf, in meinem Test habe ich festgestellt, das Agieren als Hotspot ist ein absoluter Akkusauger. Ja, natürlich. Also das Telefon hat, ja, wie lange hat man gesurft? Also das HTC Sensation war in 2 Stunden leer. Da ist natürlich gut, wenn man, Ohne das Display an war. also wenn man das an einem Laptop macht, ist es gut, wenn man einfach ein USB-Tethering benutzt. Man braucht dazu einfach nur das ganz normale USB-Kabel, das man auch mitbekommen hat zum Laden, ja, oder zu einem Computer anzuschließen. Weil in dem Moment wird das Gerät ja sogar noch geladen durch den Laptop und verliert somit natürlich überhaupt keine Spannung. Im Gegenteil, lädt noch zusätzlich. Ja. Von daher könnt ihr dann so lange den Hotspot betreiben, wie auch euer Akku vom Laptop hält. Ne. Also vielleicht das noch als Hinweis, wenn ihr es am Laptop macht einfach USB-Tethering. Vielleicht nicht gerade ein Netbook nehmen, ne? Wieso? Leersaug. Nee, nee, nee. Also USB-Schnittstelle kann ihr maximal 1 Ampere bei USB 2 rüberschaufeln. Ja. Und damit könnt ihr dann immer noch beim Netbook durchaus 6, 7, 8 Stunden Nutzungszeit rauskriegen. Was hast du jetzt so gelacht? Du kennst die Sensation noch nicht. Das wird dann trotzdem leer. Nee. Gut, okay. Aber das ist egal. Das ist jetzt auch nicht so Ja. wichtig. Also wenn es mehr als 1 Ampere braucht, dann gibt es natürlich einen Kurzschluss am Computer. Dann braucht ihr euch aber darüber, über das Laden, über das Sensation auch keine Gedanken mehr zu machen. Ganz genau. Ah, na gut, okay, also das HTC Jetstream Puccini ist auf dem Weg. Ja, das hat so einen Namen. Eigentlich heißt es ja HTC Jetstream, aber es wurde bekannt unter Puccini oder Puccini, was immer das auch heißt. Und damit kommt ein neues HTC Android Tablet heraus und für die Fans von Sense, wo ich den Mo jetzt schon langsam dazu zähle, wird es also ein Honeycomb geben. Das richtig mit dieser HTC Sense Oberfläche, mit einer neuen HTC Sense Oberfläche bestückt ist. Also HTC Sense jetzt auch unter Honeycomb 3.2. Ein 1,5 GHz Dual-Core treibt das Teil an. Also richtig Power ist schon drin. 1 GB RAM und es gibt die Version mit 16 oder 32 GB Speicher. 8 Megapixel Kamera ist auf der Rückseite und das Ganze ist ein 10,1 Zoll Tablet. Und dieses Sense UI, das mal zu sehen auf Honeycomb, ist schon sehr interessant, ist auf jeden Fall etwas dezenter wie das Sense auf dem Telefon. Das heißt, die Honeycomb-Oberfläche wird nicht ganz zerstückelt, sondern man kann es noch als Honeycomb erkennen, aber einige Funktionalitäten aus Sense ist damit drin und das dürfte einige sehr, sehr freuen. Vor allem, stell dir mal vor, das Wetter, ja, mit auf 10,1 Zoll. Flash, Flash, Flash. Ich habe bei mir übrigens diese Live Weather Wallpaper und das Beautiful Widget habe ich wieder abgeschaltet. Das hat mir zu viel Batterie gebraucht. Es hat sich zwar noch an Grenzen gehalten, aber der Akku war dann doch schon merklich schneller leer und da habe ich es wieder weggemacht. Okay, er hat also doch zu viel Saft gezogen. Ja, Schade eigentlich, schade. nein, es war noch zu verkraften. Ja, also es war noch zu verkraften. Das kann man durchaus akzeptieren, aber du kennst mich, ich will jedes bisschen Sprit aus dem Akku rausholen und deswegen tue ich mir auch das WhatsApp nicht installieren. Ja, das verbraucht auch nicht so viel Akku, ja, aber es verbraucht ein bisschen Akku. Nee, deswegen mache ich es nicht. Dann nutze ich lieber die Onboard-Dienste, die müssen sowieso im Hintergrund laufen und dann kostet das nicht zusätzlich nochmal Batterien. Also, wo ich jetzt so ein bisschen drauf schiele, sind die Geräte von Amazon. Da bin ich mal gespannt drauf, was da kommt. Es ist ja immer noch alles sehr, sehr im Dunkeln. Du willst mal Also, man sofort kaufen. weiß ja nicht, immer noch nicht wirklich, was da Ich will kommt. mal sofort kaufen. Aber es soll ja nächsten Monat eventuell schon losgehen. Ich Und kaufe mal wohl das. bemerkt, der nächste Monat beginnt, glaube ich, übermorgen, ne? Ich, Da war ja. doch was. Mo, also über kurz oder lang, ja, werde ich mir wahrscheinlich das 10.1 Tablet kaufen, das 7er Tablet als E-Book-Reader und auch das Phone. Ich werde mir alle drei Gerätevarianten wahrscheinlich holen von Amazon. Also interessant ist natürlich auch die Preise, die da jetzt bekannt geworden sind, weil die sind schon veröffentlicht worden und dann hört man dann so Worte wie $399 zum Beispiel für Geräte, die wahrscheinlich absolut hammermäßig ausgestattet sind. Aber warten wir ab. Genau, warten wir ab. Bei uns wahrscheinlich dann 399 Euro. Wahrscheinlich bei uns 399 Euro, genau. Wobei, wie gesagt, warten wir es ab. Also ich bin echt gespannt drauf. Mir kribbelt sowieso schon die ganze Zeit in den Fingern, ob ich mir jetzt doch nicht ein Kindle noch holen soll. Ja, weil vor allen Dingen der Kindle Store wird ja immer größer. Ja, und es ist so, dass jetzt wirklich auf den Android-Geräten, ja, ich meine, ich habe jetzt ein Handy, ich habe ein Tablet, und überall könnt man auch diese Kindle-Software drauf installieren. Auch auf einem normalen Computer. Jetzt hat ja für Chrome hat ja Amazon jetzt auch den Cloud-Reader herausgebracht für den Kindle. Das heißt, man kann wirklich überall jetzt lesen. Ja, es ist halt ein DRM-Kopierschutz, wo nur auf diesen, man hat vorher gesagt, eben nur auf dem Kindle funktioniert. Aber die Kindle-Software gibt es eigentlich für fast jedes Gerät jetzt mittlerweile. Ja. Und jetzt, ja, jetzt wird's natürlich, ist natürlich wieder ein bisschen verführerisch jetzt, da auf Kindle zu Nein, schränken. nein, nein. Ja? Sie kennen ja immer noch kein EPUB und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum mir Kindle nicht gefällt. Weil es Ja. keine EPUB-Unterstützung Ja gut, gibt. aber ich meine, ich muss ja das nicht auf dem Kindle unbedingt lesen, dann das EPUB. Da, ich habe ja noch ein Tablet, ein Handy und ich habe noch einen anderen E-Book-Reader, wo EPUB kann. Ja, also das ist nicht mehr so das Argument gegen den Kindle jetzt. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, es ist nirgends so einfach, ein Buch zu kaufen, ja, wie über den Amazon Store. Klick, klick und es ist drauf. Überall, auf allen deinen Geräten. Guck mal, was ich machen muss, wenn ich ein EPUB kaufe. Ja, jetzt sagen wir mal bei Thalia oder bei Libri. Ja. Bist du auch sofort drauf, wenn du über Thalia was kaufst? Ja, so. Es ist drauf, aber nur auf dem OYO, wenn ich nur, wenn ich es über den OYO kaufe, nicht wenn ich zum Beispiel über die Web-Oberfläche kaufe. Ja. Dann habe ich es auf dem OYO, dann habe ich es nicht auf dem Computer, dann habe ich es nicht auf meinem Handy, dann habe ich es nicht auf meinem Tablet. Ja, das muss ich alles manuell kopieren, ja, und auch mit der Freischaltung rumwürgen. Ich mache es immer umgekehrt. Ich lade mir das am Computer runter und tue es dann manuell auf den OYO installieren, weil ich es ja eh auf dem Computer drauf machen muss, um das zu verteilen auf die anderen Geräte. Und das ist ein Riesen-Act. Ja, das ist ein Riesen-Act. Da muss ich sogar manuell in Verzeichnisse reingehen, weil ich das natürlich nicht auf dem internen Speicher haben will, sondern auf meiner Speicherkarte. Und muss das dann noch manuell kopieren auf die Speicherkarte, muss die Infodatei manuell editieren mit dem Texteditor, das muss man mal vorstellen, muss die JPEG-Datei drauf machen, damit ich ein Coverbild habe und so weiter. Es ist unmöglich. Aber wenn ich da ein Buch kaufe, bis ich da anfangen kann zu lesen, ist eine halbe Stunde rum. Ja. Und hier bei einem Kindle, klick, und ich hab's überall. Cloud Reader, am Computer, auf jedem Computer, wo ich mich einlogge, kann ich da lesen. Auf Android-Tablets, auf Handys, überall, sofort überall da. Ich mache einfach nur die App auf und es ist drauf. Auf jedem Gerät. Das ist es. Ja, also, wie gesagt, ich bin nach wie vor ein EPUB-Mensch und... Okay. Ist aber, glaube ich, auch eine Geschmackssache. Da muss jeder mit sich ins Klare kommen. Definitiv, ja. Gut, jetzt muss ich ein bisschen auf die Tube drücken mit meinen zwei Themen, wo ich noch habe. Wieder ein Market-Update ist gekommen. Gut, ich habe noch nicht mal das letzte bekommen. Ja, also es gab jetzt schon mal wieder ein Update und jetzt kommt wieder ein neues Update. Das ist auch schon wieder draußen. Ich bin noch bei diesem ganz alten Market. Ich weiß auch nicht, was das soll, ob die Updates nur für die USA waren oder nicht. Langsam kommen aber auch Funktionen, die richtig interessant sind, die ich gerne hätte. Was ich allerdings nicht gerne hätte, ist, dass dieses Just-In, also ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch ist, was eben gerade aktuell erschienen ist auf dem Market, also neu im Market, dieser Menüpunkt ist weg. Den gibt's nicht mehr. Der wurde ersatzlos gestrichen. Das heißt, man kann nicht mehr schauen, welche Apps neu reingekommen sind auf dem Android-Market. Hallo? Hallo Google? Das war der wichtigste Menüpunkt, das war eigentlich der einzigste Menupunkt, den ich angeguckt habe. Jeden Tag gehe ich da ein paar Mal rein und gucke mir an, welche neuen Android-Apps es gibt. Ja, woher soll ich denn gucken, was Neues an Android-Apps gibt, wenn es den Menüpunkt nicht mehr gibt? Ich meine, wie soll man dann überhaupt noch auf neue Anbieter aufmerksam werden, bis die erstmal so oft gekauft wurden, ja, dass die irgendwo anders erscheinen, zum Beispiel bei Hot oder bei diesen Empfehlungen, wo es da gibt, ja. Ja, da müssen die Leute das hier erstmal finden, da müssen die Leute das erstmal kaufen, und dann kann es erstmal erscheinen. Und da fehlen ja auch sehr, sehr viele Programme drin, die interessant sind in diesen Listen. Tja, also was soll ich machen? Gut, okay. Wenn das die Meinung sind, kann ich eben keine neuen Android-Apps mehr sehen. Toll. Dann streichen wir wahrscheinlich diese Rubrik App der Woche. Ja. dann ist es Google-Tipp der Woche oder so. Das ist wahrscheinlich immer das gleiche Angry Birds oder so. Genau, wieder 15 neue Levels. Genau. Habe ich gerade vorhin auf einer Seite gelesen. Super. Aber das macht keinen Spaß mehr drüber zu berichten, weil da kommen sowieso alle zwei Wochen. Ja, nee, also nutze ich auch langsam ab. Ich spiele schon gar nicht mehr. Ich auch nicht. Dann, was habe ich noch? Habe ich noch was? Ja, eine Sache hätte ich noch zum Market. Ja. Ich habe jetzt gerade vorhin gelesen, es kommt eine Funktion dazu für die Paranoiden. Man kann jetzt die Installation von Apps mit einem PIN sperren. Okay. Sodass, wenn jemand das Telefon oder das Tablet mal in der Hand hat, er nicht einfach irgendwas installieren kann. Okay. Gut. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand braucht. Also ich sehe da für mich jetzt keinen Nutzen darin. Hoffentlich kann man die Funktion auch abschalten. Bitte? Hoffentlich kann man die Funktion auch abschalten. Das, ja gut, keine Ahnung. Ich weiß, dass es dazu kommt, aber ob man es ein- oder abschalten kann, bin ich überfragt. Ja, weil wenn dann nämlich noch mehr Sachen dazukommen, wo einem nerven, wenn man was installieren will, dann lass es gleich ganz. Ja. Ja, dann nehmen wir halt einen Alternativmarkt. Nehmen wir dann den Amazon. Also Sicherheit hin, Sicherheit her, was soll das, wenn ich das Gerät habe? Von mir aus, da kann jemand was drauf installieren über den Webmarket, wenn einer mein Passwort hat, ja. Für mir was zu installieren auf das Gerät, dann ist das mein allerkleinstes Problem. Ja? Das ist das allerkleinste Problem dann, ob da was installiert wird. Ja, da mache ich mir schon eher Sorgen über die Tonnen von Dokumenten, Mails und alles Mögliche, auf die dann die Leute Zugriff haben, die mein Passwort haben. So, jetzt komme ich mit meinen Themen noch im Schnelldurchlauf. Ja. Die Zeit ist weggerannt, ja. Von wegen, wir hätten Themenarmut heute. Ich habe wieder zu viel gequatscht. Du quatschst so einfach zu viel. Ja. Nee, das ist schon okay. Wir wollen ja auch Informationen, oder die Zuhörer wollen ja auch Informationen. Ich habe was zum Thema Google Plus. Und zwar, letztes Android-App-Update von Google Plus hat paar tolle Sachen mit sich gebracht. Da hast du wahrscheinlich von einer Sache hast du wahrscheinlich gar nichts bemerkt, nämlich die Sprachunterstützung. Es werden jetzt 38 Sprachen unterstützt, darunter natürlich auch Deutsch. Nee, da habe ich nichts davon bemerkt. Da hast du nichts davon gemerkt, genau, weil du hast ja alles Englisch. Genau. Dann Kreise anlegen geht jetzt auch. Endlich, da wird's mal Zeit. Grundsätzlich Performance-Verbesserungen bei der Aktualisierung. Aha. Nutzeroberfläche gut, Pipifax-Veränderung und natürlich jede Menge Bugfixes. Mhm. Gott sei Dank, weil das hatte ja auch, das ist ja auch buggy ohne Ende gewesen. Ist immer noch buggy. Ja, ist immer noch buggy, aber es ist ein bisschen besser geworden. Der, der Instant Upload, wenn man auswählt, nur bei Wi-Fi-Verbindungen hochladen, funktioniert immer noch nicht. Ich habe es auch wieder getestet, funktioniert nicht. Also Instant Upload kann man getrost vergessen, funktioniert nicht. Hab Auto-Uploader immer noch installiert. Ein Glück, dass ich die App mal gekauft habe. Okay. Dann nächstes Thema noch, und zwar ein kleines Lieblingsthema von mir. Und zwar Google TV passt ja nur ansatzweise in die Sendung, wobei die Idee ja auch ist, irgendwann über Android halt eben Google TV zu nutzen. Gibt's jetzt endlich mal so ein Datum, und zwar 2012 soll Google TV in Europa auf den Markt kommen. Und das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen, wird Google TV in Zukunft auch Android-Apps unterstützen. Mhm. Aha. klingt, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja. Für Leute, die sich Fernseher gekauft haben mit eingebautem Google TV, ist es natürlich eine tolle Sache, weil sie kein Tablet und nichts, sagen wir, anschließen müssen, um irgendwelche Google-Apps auf dem Fernseher zu sehen. Grundsätzlich aber mal die Information, dass 2012, sage ich mal, das Ganze doch noch ins Rollen kommt, ist sehr glücklich. Schauen wir mal. Ich schaue mal, weil wir wissen ja, die deutschen oder die europäischen Medien sind ja immer am Gegensteuern. Ja. Und zwar massivst. Ja, also ich muss sagen. Ich meine, die reichen einfach Klage in Hamburg ein, dann ist das kein Sinn. Ja, genau, richtig. Ja, dann gibt es kein Google TV. Aber ich habe einfach Bedenken, dass da überhaupt gar kein Content vorhanden ist. Momentan ist ja auch in den USA kein Content vorhanden, weil sich selbst dort die Medien verschworen haben und quasi Google TV ausschließen. Und ja, was gibt's als Content? Was kann ich über Google TV empfangen, was ich normal nicht empfangen kann? Nix bis jetzt. Und deswegen, ja, momentan ist es nur eine Box, um YouTube-Videos anzugucken. Und das ist einfach nicht genug. Und ich befürchte halt, dass in Europa auch kein Content geben wird dafür. Abwarten. Ich will ein also ich bin nach wie vor. Ich bedenke, das ist diese Art von Fernsehen, ist das Fernsehen der Zukunft. Ja. Bin ich fest davon überzeugt und irgendwann werden sich die Standard-Fernsehsender einfach nicht mehr wehren können. Das wird noch lange dauern bei uns. Aber ich geb dir recht. Das ist das Fernsehen der Zukunft. Aber du weißt ja, nicht nur in Europa wird bei den Medien die Zukunft so gut wie es geht hinausgezögert. Ja, man will ja seine Milliarden nicht verschwenden. Nee, habe ich ganz vergessen. Ja. Ja, selbst in den USA ist das so. Ja, und noch was Interessantes war so erste IFA-Ankündigungen. Eine Geschichte, die hier für mich, die ich sehr spannend fand. Ja, also der ein oder andere kennt ja noch die Firma ViewSonic aus, nicht nur aus Display-Zeiten. Die haben ja noch ein paar andere nette Nettigkeiten gebastelt. Und die bringen jetzt, wie viele, viele andere Firmen, wir werden ja dieses Jahr eine Tablet- und Phone-Flut erleben, des Extraterrestrischen. Ja. Es wird ja gigantisch. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend neue Tablets es geben wird. Aber speziell die haben mir vom Design ganz gut gefallen. Und man sollte auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Vor allen Dingen ViewSonic hat in der Vergangenheit hochwertige Ware gemacht. Mhm. Und das verspricht also schon allein daher sehr viel. Die kommen mit dem 7-Zoll-Tablet, kommen die jetzt auf den Markt, mit dem 1 GHz Dual-Core-Prozessor Tegra 2. Entschuldigung, Tegra T20. Honeycomb 3.2 bieten auch, ja, kapazitives Display, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. 1024x600 Pixel, da habe ich gesagt, okay, für ein 7 Zoll ist das in Ordnung. Ja, 2 Megapixel Frontkamera und 5 Megapixel Kamera hinten. GPS-Modul drin, was nicht selbstverständlich ist für die Geräte. Ja, ja. Ein 8 GB Speicher hat er. Ist Google zertifiziert, sollte man auch absolut erwähnen. Und soll, jetzt wird's interessant, für 350 Euro UVP auf den Markt kommen. Mhm, okay. Also das finde ich preis-leistungstechnisch recht interessant. Ja. Die kommen auch mit was ganz Interessantem, mit einem Telefon, was Dual SIM kann. Mhm. Ich habe ja schon immer gesagt, Dual SIM ist durchaus recht praktisch, wenn man zum Beispiel einen normalen Handytarif hat, aber Surfen so teuer ist, dass man sagt, so, da mache ich noch eine, was weiß ich, Aldi Lidl oder Pillepalle oder Pullepillenkarte rein und kann das dann, sage ich mal, zweigleisig fahren. Das ist eine ganz, ganz nette Geschichte. Ja. Und von den technischen Daten her ist es zwar nicht allzu spektakulär, 3,5 Zoll Display, 480x320 Pixeln, leider nur Froyo drauf bis jetzt, also sehr altbacken, in Anführungszeichen. Hm. Und wird mit einer 5-Megapixel-Kamera ausgeliefert. Mehr Informationen stehen hier leider noch nicht. Und was ganz traurig ist, ist der Prozessor mit 600 Megahertz. Und das sagst du am Schluss. Das hättest du auch gar nicht zu erwähnen, das Tablet. Das ist ein Handy. Das UI. Das, genau. Ist aber ein Dual-SIM. Und das finde ich wiederum interessant. Da gibt es ja nicht so viele. Ja, okay, gut. Wird sicherlich deine Abnehmer finden. Bitte? Wird sicherlich deine Abnehmer finden. Ja, und noch ViewPad 10 Pro. Oh, Pro. 10 Zoll Tablet. Und jetzt wird's interessant. Intel Oak Trail Prozessor. Hm? Aber ich lese gerade, und das habe ich vorhin überlesen, dann hau mich bitte. Es ist gar kein, ich cancel das wieder, weil da ist gar kein Android drauf. Ich weiß gar nicht, von was du jetzt hier redest gerade. Ich wollte... Bist du jetzt bei Lidl, bringt Huawei Ideas Time 4 für 99 Euro? Oder wo Nein, bist du jetzt? Nein, da bin ich noch nicht. Ich war jetzt beim ViewPad. Ich bin immer noch bei ViewSonic. Ah ja, weil du eben was gesagt hast von einem Handy. Ja, erst das Handy und jetzt kommt noch das ViewSonic oder ViewPad 10 Pro. Ich dachte, du wärst schon viel, viel weiter. Im Kleingedruckten gelesen, dass da Windows 7 drauf ist und sofern... Können wir das jetzt gerade mal abhaken? Ich war fest davon überzeugt, da war Android drauf. Das cancel ich wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich das überlesen habe. Naja, vergessen was. Ja, klar, die Spar oder wie heißen sie, die Billigläden bringen jetzt auch immer mehr Android. Ne? Mhm. Einmal kommt Aldi mit dem Galaxy S für 300 Euro. Und Lidl kommt mit einem Huawei Ideos X4 für 99 Euro. Und es hat sogar ein kapazitives Display, ist unglaublich. Aber ich denke, das kann man heute erwarten. Ist natürlich, das Huawei ist natürlich extremst schwach ausgestattet und was nur für absolute Anfänger. Also wer wirklich Leistung von seinem Gerät erwartet, wird da nicht glücklich sein. Hat den gleichen Prozessor wie das ViewSonic Handy, das du eben gesagt hast. Nämlich 600 MHz Prozessor und wow. Also ich denke, für jemand, für einen Einsteiger, der sagt, komm, ich brauche ein Android, aber ich habe einfach nicht viel Geld, ja, ich kann nicht so viel Geld ausgeben, das sage ich mal besser als gar nichts. Ja. Interessant, also wenn ich mir den Speicher und so angucke, ich sage nur von meinen Programmen, ich mache da 3 Programme drauf, dann ist das Ding voll. Derzeit habe ich, keine Ahnung, 40 Programme drauf oder so. Ja, klar. Das ist halt das Problem. Aber wollen wir es nicht zu schlecht machen? Wie gesagt, für einen Einsteiger, der sagt, ich möchte mal probieren, ist es absolut ausreichend. Okay. Dann, wie schon erwähnt, Aldi kommt ja mit dem Samsung Galaxy S, was ja eins der berühmtesten Telefone überhaupt ist. Mhm. Und das Galaxy S war, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, war es eigentlich das meistverkaufte? Nee, das war dann das 2, ne? Ja. Das 2 hat, glaube ich, das S überholt, deutlich überholt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also das Galaxy S, wie gesagt, für einen Preis von 299 Euronen. Mm. Na gut. Und für die Leute, die es nicht kennen, ich vielleicht nochmal ganz kurz die ein paar Daten, also ein 4 Zoll Ach komm, AMOLED-Display. das müsste eigentlich jetzt jeder kennen, ja. Das Galaxy S, Das Galaxy oh, S. ich weiß nicht, es hat auch WLAN drin, unglaublich, ne? Gut, dann lassen wir die technischen Daten, weil wir sind sowieso zeitlich Ja, ziemlich. ziemlich drüber. Wi-Fi-Zertifizierung für Nexus Prime habe ich ja schon erwähnt, Genau. dass die da ist, und somit springe ich jetzt zur App der Woche. Und bei der App der Woche, meine Wahl kommt aus dem 8-Bit-Spieluniversum. Und zwar, du hattest ja letzte Woche ein tolles Spiel vorgestellt, und Das Blue das hat Kit, mich ja. so verleitet, das ein oder andere zu testen. Und habe ein Spiel gefunden, das heißt Meganoid. Und es ist gerade mal 1,8 Megabyte groß. Also wirklich klein und macht tierisch Laune. Ist ein Jump'n'Run. Und ja, ich meine, Mario-like, ein bisschen abgespeckt. Aber ganz toll gemacht. Macht sehr viel Laune. Steuerung, ja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber funktioniert auch ganz gut. Und hat Mega-Suchtfaktor, also man kann sich wirklich tot spielen. Okay. Die Anfang-Levels sind noch sehr, sehr leicht, später wird es dann richtig heftig. Und ich kann nur sagen, ausprobieren, ausprobieren. Ich mir auch mal anschauen. Meganoid hört sich jedenfalls gut an, der Name schon. Du musst es, also wenn du es spielst, Rio, da weiß ich ganz genau, du wirst diesem Suchtfaktor auch verfallen. Okay, hoffentlich werfe ich dann nicht das Pad an die Wand. Sondern Nee, also es ist wirklich gut spielbar. okay. Ja, ich habe diesmal was ganz Besonderes. Und zwar nennt sich das die App Mango und das ist ein Manga-Reader, weil es ja für die Laien nicht dauernd ja, Manga mit Mango in Verbindung gebracht wird. Ja, so habe ich schon mal im Laden gehört, als jemand einen Manga kaufen wollte und dann gefragt hat, ja, habt ihr das neue Mango von so und so? Und da habe ich auf den Boden gelegen, den Topfer. Aber auf jeden Fall, Mango ist ein Manga-Reader. Das ist schön gemacht für eben Comics zu lesen. Also man kann natürlich nicht nur Mangas damit lesen, also Comics aller Art, weil man eben da schöne Zoom-Funktionen hat und das eben direkt ausgerichtet ist auf das Anzeigen auch von Bilddateien statt Textdateien, ja. Und hat einige Funktionen drin, die das Ganze ziemlich erleichtern, auch gut gemachte Animationen beim Blättern und so. Also hat alles Hand und Fuß. Dementsprechend hat das Programm also auch tatsächlich 5 komplette Sterne im Market, der ja, man glaubt es kaum. Und zu Recht, wie ich finde. Es gibt, wenn man das Programm das erste Mal startet, ein ganz schönes Tutorial, wo alles ganz genau nochmal erklärt wird. Ich glaube allerdings, dass es auch auf Englisch nur ist, wenn ich das richtig weiß. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Die ist Englisch, ja. Ja. Okay. Und ja, auf jeden Fall lässt sich dann damit richtig schön was anfangen. Und man kann auch von verschiedenen Diensten direkt Mangas lesen, online sozusagen. Ja. Da gibt es Du verschiedene. meinst kostenlose oder meinst du jetzt so Dienste, so à la Thalia oder Nein, Kindle nein, direkt kaufen? nein. Und zwar weder noch. Es gibt sogenannte Fan-Übersetzungen, Fansubs. Ja, wo zum Beispiel Manga, die nur in Japan erscheinen, niemals im Ausland zum Beispiel rauskommen oder noch nicht herausgekommen sind jedenfalls, ja, da machen sich Fans dran, übersetzen die Texte und fügen die quasi ein, also retuschieren die original japanischen Texte raus und machen die übersetzten Texte rein, Englisch, ja, zu allergrößten Teil natürlich. Gibt's auch Deutsche oder Mangas? Also ich weiß nicht genau, ich habe da jetzt nicht genau geguckt auf den Seiten. Sicherlich gibt es da auch die deutschen Übersetzungen, aber ob die jetzt da verfügbar sind, weiß ich nicht, weil es ist halt immer so, wie viele Deutsche gibt es, die das machen? Vielleicht 100 Sabber, Fansabber bei uns und wie viel gibt es, die das in Englisch machen? Vielleicht 1 Million, ich weiß nicht. Ja, also deswegen kommt es halt normalerweise in Englisch, ja, dieser Mangas. Auf jeden Fall ist die Auswahl ziemlich groß und man kann sich das mal angucken, wenn man Manga liebt und eben auch Sachen sehen will, die vermutlich bei uns nie erscheinen werden. Dort kann man sie wahrscheinlich finden. Aber es ist halt hauptsächlich als normaler Reader gedacht. Das heißt, wenn man also selbst zum Beispiel Dateien hat, dort können zum Beispiel, wie gesagt, müssen nicht unbedingt Mangas sein, können zum Beispiel auch kostenlose Comics sein, die Webcomics beispielsweise, XXKCD zum Beispiel, dass man die dann aufbereitet eben einfach besser lesen kann. Genau. Jo. Und Ja, damit. dann ziehen wir durch und jetzt müssen wir schnell die Sendung beenden, bevor noch ein Verbindungsabbruch kommt. Au, oh, ja, wir hatten keinen Verbindungsabbruch, das ist der Wahnsinn. Ich dreh durch, ja, das gibt's ja gar nicht. Nun ja, okay. Dann möchte ich das Glück auch nicht weiter strapazieren, ja, nicht, dass es doch noch passiert. Und euch gleich mal die Daten sagen, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr könnt uns die Meinung, Anregungen oder Kritiken sagen oder auch Themenvorschläge. At AndroidCast findet ihr uns bei Twitter, bei Facebook, Andcast Page. Per E-Mail könnt ihr uns erreichen, andcast@thenetcasts.com. Mehrzahl beachten, thenetcasts. Und die Seite dazu, wo ihr auch Kommentare hinterlassen könnt zu den Artikeln und die ganzen Links zu den Themen der Sendung findet, das ist einzusehen unter andcast.thenetcasts.com. Jawohl. Und damit sag ich, habt eine schöne Woche und bleibt gesund. Tschüssi. Tschüss. World.